Bismillahirrahmanirrahim. Alles für Gott, Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, meine Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben heute den 9. Unterricht über Fiqh al-Buyur, über das Handelsrecht. Und wir sind immer noch beim gleichen Kapitel über die verbotenen Verträge, über die verbotenen Bay'-Verträge. Und zuletzt haben wir die Bay'-Verträge genannt oder erwähnt, die zu Zins führen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir uns auch eine Form davon genauer anschauen, die der Prophet a.s.w. in einer Überlieferung namentlich erwähnt hat. Und zwar geht es um den sogenannten Ina Bay'. Ina Bay'. Worum geht es beim Ina Bay'? Erstmal, es geht grundsätzlich darum, dass eine Person A Bargeld braucht. Und da sie weiß, dass man schwierig an Bargeld rankommt und man ja auch, wie allseits bekannt ist, kein Geld leihen darf, um mehr Geld zurückzubezahlen, sagt diese Person sich A folgende Idee. Sie hat ja kein Geld, sie hat ja kein Bargeld. Also sagt sie zu einer Person B, hör mal zu, ich kaufe mir dein Auto für zum Beispiel 10.000 Euro ab. Da ich aber kein Geld habe, zahle ich in Raten jeden Monat 1.000 Euro. Dann sagt er, okay, kein einverstanden, aber was habe ich davon? Er sagt, dann sagt A zu B, nachdem der Kaufvertrag abgewickelt worden ist, sagt er, und jetzt verkaufe ich dir mein Auto wieder, allerdings für 11.000 Euro. Und das alles geschieht also in der gleichen Sitzung. Und mit dieser Absicht, und natürlich die 11.000 Euro sind bar. Für weniger, für 9.000 Euro. Dann bekommt er die 9.000 Euro bar, muss aber immer noch die alten 10.000 abbezahlen. Ja? Insofern ist es eigentlich nichts anderes, als hätte er sich 9.000 Euro geliehen und zahlt 10.000 Euro zurück. Ja, deswegen sagen, verallgemeinern wir den Ina-Fall und sagen, es geht darum, dass man eine Ware kauft, dass man eine Ware bar kauft. Allerdings zahlt man weniger, als man zuvor an dieselbe Person für dieselbe Ware gezahlt hat. Und zwar in Raten. Noch einmal ausgedrückt, eine Person A kauft eine Ware auf Raten für einen höheren Betrag, als sie dieselbe Ware wieder an denselben Verkäufer verkauft für bar mit einem kleineren Betrag. Ja, das ist der sogenannte Ina Bay'. Und diese Form von Verträgen haben die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, verboten. Dem äußeren Anschein nach handelt es sich um zwei Bay'-Verträge. Nur die Wirklichkeit ist, dass dies nur der äußerliche Anschein ist und in Wirklichkeit hat man sozusagen nur versucht, durch diese Ware das Zinsverbot zu hintergehen oder zu umgehen. Und dieses Beispiel zeigt uns, dass es in der unserer islamischen Gesetzgebung nicht nur um Äußerlichkeiten geht, sondern auch um die Absichten, die dahinter stecken. Ja, das zeigt sich in diesem Beispiel und auch in anderen Beispielen, wie zum Beispiel auch im Verbot, eine Frau zu heiraten, um sie nach einer Scheidung wieder halal für ihren Mann zu machen, der sie dreifach geschieden hat. Das ist auch dem äußerlichen Anschein nach ein Halal-Ehevertrag, aber in Wirklichkeit ist es verboten, weil eben die Absicht dahinter ist, das Gesetz Allahs Azza wa Jal zu umgehen. Tayyib. Erlaubt in diesem Zusammenhang wäre es, und das ist jetzt eine Lösung für die Person, die eben Bargeld braucht. Sie macht genau das Gleiche wie gerade eben. Sie kauft eine Ware auf Raten für einen Betrag X, zum Beispiel 10.000 Euro. Und noch bevor sie die Raten abbezahlt hat, verkauft sie die Ware an eine andere Person für einen Betrag X plus irgendetwas. Okay? Das wäre erlaubt. Also es ist keine Voraussetzung, dass man eine Ware weiterverkaufen darf, dass man sie komplett abbezahlt hat. Das ist keine Voraussetzung. Voraussetzung ist, dass sie einem gehört. Das heißt, dass der erste Vertrag abgeschlossen worden ist. Und das, was ich gerade eben genannt habe, das ist, was man auf Arabisch Tawarruq nennt. Eben, dass jemand eine Ware kauft, um sie noch bevor sie abbezahlt hat, weiter zu verkaufen, um an Bargeld zu kommen. Ihm geht es also wie vielen anderen auch, also eigentlich jedem Händler geht es ja nicht um die Ware. Er kauft eine Ware, um sie zu verkaufen. Aber in diesem Fall hat er das Problem, dass er kein Bargeld hat und deswegen kauft er in Raten und verkauft es allerdings, wie gesagt haben, an eine dritte Person. Und das ist in diesem Fall bei den meisten Gelehrten erlaubt und das ist auch die richtigere Ansicht. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Manche Gelehrte haben diese Sache verboten, diese Tawarruq-Form verboten und dies als eine Art Zinsgeschäft bezeichnet und gesagt, wenn jemand eine Ware auf Raten kauft für einen Betrag X, um sie weiter zu verkaufen für einen Betrag X plus irgendetwas, hat er in Wirklichkeit Geld gegeben, um mehr Geld zu bekommen. Aber diese Begründung ist natürlich schwach, weil dann müssten wir quasi jeden Handel verbieten. Dann wäre ja die Arbeit eines Händlers verboten, weil sein Ziel ist ja niemals die Ware an sich. Er ist ja nicht der Endkonsument, schon gar nicht ein Großhändler. Er kauft Waren ein, um sie weiter zu verkaufen und nicht um sie zu konsumieren. Ja, also sehen wir, das Problem ist, wenn man die Ware an den Verkäufer, von dem man sie gekauft hat, wenn man sie an den Käufer, wenn der Käufer und der Verkäufer der gleiche ist, dann ist ein Problem. Am Anfang kaufst du die Ware mit der Absicht, sie der gleichen Person wieder zu verkaufen für einen geringeren Preis, allerdings in bar. Das wäre die Zaina Bi' und das wäre eben diesbezüglich verboten. Ja, was ist denn dann, wenn man es nicht, jetzt haben wir gesagt, an die gleiche Person ist es natürlich verboten für diesen geringeren Preis in bar. Was wäre denn, wenn man es nicht an die gleiche Person verkauft, sondern an den Sohn dieses Verkäufers oder an seine Tochter? Hier sagen manche Gelehrte, rahimahullah, dass das auch verboten ist und das gleiche Urteil erhält. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, innama Fatimatu bad'atun minni. Das heißt nichts anderes als Fatima radiallahu anha ist ein Stück von mir. Ist ein Stück von mir. Und aus dieser Überlieferung haben die Gelehrten mehrere rechtliche Bestimmungen abgeleitet. Unter anderem eben, dass auch vor Gericht ein Vater nicht für seinen Sohn Zeugnis ablegen kann oder umgekehrt, weil sie als ein und dasselbe betrachtet werden. Und der Grund natürlich ist, dass hier der Vorwurf sehr naheliegend scheint, dass jemand für seinen eigenen Sohn oder für seinen eigenen Vater ein Zeugnis ablegt, auch wenn es gelogen ist, zum Vorteil seines nahen Verwandten. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Das heißt, sinngemäß übersetzt, dass euer Eigenerwerb Euer Eigenerwerb ist das Beste, wovon ihr verzehrt. Und eure Kinder gehören zu eurem Erwerb. Das heißt also, der erste Teil des Hadithes weist darauf hin, dass es unehrenhaft ist, dass jemand zu Unrecht von den Spenden und von dem Geld anderer Menschen lebt. Und dass es viel ehrenhafter ist, wenn er sich sein eigenes Brot und Wasser verdient. Und dann sagt der Prophet, eure Kinder gehören zu eurem Erwerb. Ja, weil ihr seid der Grund, dass sie nach Allah subhanahu wa ta'ala in die Welt gesetzt worden sind. Und deswegen gehören sie zu eurem Eigenerwerb. Und deswegen auch gibt es quasi keinen Diebstahl aus unserer Sicht, wenn ein Vater sozusagen von seinem Sohn etwas nimmt oder von seinem Sohn Geld braucht. Im Gegenteil, das ist sogar die Aufgabe und die Pflicht des Sohnes, für seine Eltern zu sorgen, wenn sie etwas brauchen. Ja, manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, wie ich vorhin gesagt habe, erlauben die sogenannten Ina Bay'. Und der Grund dafür ist eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die umstritten ist, aber richtigerweise authentisch ist. Und das ist natürlich eines der Ursachen für Meinungsverschiedenheiten unter den Fiqh-Gelehrten, dass der Beweis, auf den sie sich stützen, umstritten ist. Das heißt, nicht alle Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sind überzeugt davon, dass diese Überlieferung stimmt. Ja, aber richtigerweise stimmt sie. Und es geht darum, dass, ich lese direkt auf Deutsch, wo Ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wenn ihr den Ina-Verkauf macht, ihr an den Kuhschwänzen festhaltet, ihr euch mit der Saat zufrieden gebt und ihr den Dschihad unterlasst, wird Allah auf euch eine Erniedrigung setzen, die er erst wieder fortnimmt, wenn ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Und das entscheidende Wort ist eben, wenn ihr den Ina-Verkauf macht. Und redet ja von mehreren verpönten Dingen, also ist diese Sache auch mindestens verpönt. Und der Prophet hat dies also als eine Abweichung von der Religion gesehen, weil Zinshandel ist eine der gefährlichsten Sünden überhaupt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt den Leuten, die Zinsen verschlingen, den Krieg. Und Allah mich in euch davor schützen und bewahren. Dafür gibt es auch einige Fatwa der Sahaba radiallahu ta'ala anhum diesbezüglich. Und auch natürlich die Logik weist darauf hin. Das heißt, wir haben Textbeweise, aber wir haben auch logische Beweise. Denn wenn solch ein Kauf und Verkauf gemacht wird, sehen wir, dass der zweite Bay'-Vertrag, der gemacht worden ist beim Ina Bay', abhängig vom ersten, oder nicht? Ja, das heißt, keiner würde den ersten Vertrag von beiden eingehen, wenn man nicht vorher ausmachen würde, dass man in der gleichen Sitzung die Ware wieder zurückverkauft, für einen geringeren Preis allerdings in bar. Sonst würde keiner diesen Vertrag zum ersten Mal eingehen. Insofern ist es hier sind es zwei Verträge, die voneinander abhängig gemacht worden sind. Und dann haben wir gesagt, wenn zwei Verträge voneinander abhängig gemacht werden, auf eine Art und Weise, die zu Unklarheit führt oder zu etwas Verbotenem allgemein führt, in diesem Fall zu Zinsen führt, dann sind solche Verträge zu verbieten. Und das ist hier eindeutig der Fall. Anders wäre es, wenn jemand etwa eine Ware von einem Menschen kauft, auf ein Jahr hinweg, und dann gehen sie auseinander und nach 3 Monaten, 4 Monaten, ohne dass es miteinander ausgemacht war, sagt er, hör mal zu, ich kann mir diese Ware nicht leisten, ich möchte sie dir wieder zurückgeben. Dann sagt er, nee, ich nehme sie nicht zurück, ich möchte, dass du sie mir abkaufst. Dafür möchte ich dann mindestens so und so viel Euro haben. Und das wird da wohl in der Regel weniger sein, als vorher ausgemacht worden war, weil er kann sich ja gar nicht leisten, das zurückzuzahlen. Insofern, das wäre eine andere Angelegenheit. Aber uns geht es jetzt darum, dass man eindeutig innerhalb dieser Sitzung, diesen Majlis, diesen Kaufvertrag ein zweites Mal durchführt. Es sollte natürlich Hinweise geben, wie ich gerade eben gesagt habe, dass es hier nicht um den Zins geht. das nicht das Ziel war, Geld gegen Geld zu tauschen, dann wäre es eine andere Angelegenheit, wie ich gerade eben gesagt habe, in dem Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe. Und allgemein, wenn man bei dem zweiten Vertrag mehr bezahlen würde, Also wir haben gesagt, jemand kauft auf Raten für 10 und verkauft in der gleichen Sitzung bar für 9. Okay? Aber wenn jemand in so einem Fall dann den gleichen Betrag verlangen würde oder mehr verlangen würde, obwohl er selbst arm ist, ja, dann wäre es kein Hinweis darauf, dass es tatsächlich um die Zinsen geht. Ja, dann wäre das also kein Grund, das zu verbieten. Oder wenn zum Beispiel, also wir wissen, wir haben ja gelernt, dass die Zinsregeln im Islam, also die Riba-Regeln, mehr sind als nur, dass man für Geld mehr Geld verlangt, sondern es gibt auch andere Formen von Zinsen. Also wir haben insgesamt zwei Formen von Zinsen, einmal den Fadl-Zins und den Ina-Zins, den Nasi'a-Zins. Und wenn man zum Beispiel in diesem konkreten Ina-Beispiel beim zweiten Vertrag nicht zum Beispiel 9.000, wenn wir beim ersten haben wir gesagt, zahlen wir zum Beispiel 10 auf ein Jahr. Und jetzt verlangen wir beim zweiten Vertrag nicht 9.000 Euro, also Geld für Geld, sondern wir verlangen eine andere Ware, etwas anderes, wertvolles, eine andere Form von Mal, die bei denen es gar nicht zu Zinsregelungen kommt. Ja? Wie jemand, der zum Beispiel sagt, ich möchte es rückgängig machen und dir dafür zum Beispiel 10 Säcke Datteln geben, ja? Oder ein Auto geben oder was auch immer. Dann ist es hier nicht mehr Thaman mit Thaman, wie wir gelernt haben am Anfang, sondern es ist plötzlich Thaman gegen Muthman. Und bei Thaman gegen Muthman gibt es, greifen die Zinsregeln gar nicht. Bei Thaman gegen Muthman greifen die Zinsregeln gar nicht. Das heißt also, weder die Gleichheit, die Mengengleichheit wird vorausgesetzt, noch wird vorausgesetzt, dass der Austausch in der gleichen Sitzung stattfindet. Ja, das sind Regeln, die wir uns später nochmal anschauen, aber ich muss das davor greifen, damit wir inshallah ta'ala dieses Prinzip des Ina Bi'is verstehen. Und das ist übrigens auch eine Normalität beim Fiqh, dass man bestimmte Dinge anspricht, die man jetzt vielleicht gar nicht sofort verstehen kann. Aber es ist wichtig, dass man sie sich trotzdem aufschreibt, trotzdem versucht zu verstehen. Und im Laufe des Fiqh wird es einem klar werden, sodass man, wenn man dann später das Kapitel noch einmal sich anschaut, das heißt praktisch den Fiqh wiederholt für sich selbst, dann wird man sehen, dass man viel mehr versteht, als man beim ersten Mal verstanden hat. Das ist eine Normalität, aber es ist halt nicht möglich, dass man einmal über Bay' spricht und danach spricht man über Riba. So, und jetzt hast du aber eine Form von Bay', die Riba ist. Ja? Wenn ich es am ersten Kapitel erwähne, versteht man es nicht vollständig. Wenn ich es aber weglasse, dann könnte man meinen, diese Form von Bay' ist halal und erlaubt. Weil es ja keinen Grund gibt, weil man eben nicht weiß, man hat keinen Grund, das zu verbieten. Aber es gibt einen Grund, das zu verbieten, aber das versteht man erst im Riba-Kapitel. Also wird es da erwähnt und da erwähnt. Und dann hat man es am einfachsten. Aber wenn man den Fiqh wiederholt, dann wird einem das dann mehr als deutlich. Eine weitere Form von Bi'-Verträgen, die der Prophet s.a.w. verboten hat, da geht es um den Handel zwischen Stadt- und Landbewohnern. Worum geht es? Es geht darum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Hadith von Ibn Abbas verboten, dass Stadtbewohner für Landbewohner verkaufen. Dass Stadtbewohner für Landbewohner verkaufen. Tabus, rahimahullah, sagt dann zu Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, was bedeutet es, als Stadtbewohner für einen Landbewohner zu verkaufen? Da sagte Ibn Abbas, für ihn als Zwischenhändler zu fungieren. Worum geht es? Es geht um darum, dass der Landbewohner, wie ein Bauer, der zum Beispiel mit seinem Getreide oder welche Nahrung auch immer in die Stadt gehen will, auf den Markt gehen will, um dort seine Ware zu verkaufen. Auf dem Weg zum Markt fangen ihn Leute ab, sogenannte Simsar auf Arabisch, auf Deutsch solche Zwischenhändler. Ja. Und diese Zwischenhändler sagen ihm, hör mal zu, der Markt in der Stadt ist zurzeit sehr, sehr schlecht. Und die Preise sind sehr niedrig. Es lohnt sich für dich nicht, in die Stadt zu reisen, auf den Markt zu gehen, einen Stand aufzubauen und tagelang dort Sachen zu verkaufen. Wir machen dir einen Vorschlag. Die Ware, die du hast, alles, was du hast, verkaufen wir dir pauschal für den Betrag so und so ab. Und wir kümmern uns dann um den Verkauf. Und du gehst zurück aufs Land. Diese Angebote sind sehr verlockend, da man in Massen viel schneller verkauft, schneller an sein Geld rankommt, für viel weniger Aufwand. Aber das Problem ist was? Das Problem ist, wenn man dann hinterher erfährt, dass der Preis in der Stadt doch nicht so gering war und dass man viel mehr hätte verdienen können, bereut man. Und dass das stört die Geschwisterlichkeit unter den Gläubigen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so etwas verboten. Und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten, die sagen, dass diese Art von Handel haram ist. Das ist auch die richtigere Ansicht, und zwar die Ansicht der Mehrheit, wie wir gesagt haben. Und manche Gelehrte haben in Bezug auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestimmte Bedingungen aufgestellt, damit dieses Verbot auch greift. Also sie haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Art von Zwischenhändler nicht einfach so verboten, sondern weil es bestimmte Gründe dafür gibt. Okay? Und zu diesen Gründen sagen sie Nummer 1, erste Bedingung ist, dass der Stadtbewohner die Ware gebracht hat, um sie zu verkaufen. Dass der Landbewohner diese Ware gebracht hat, um sie auch zu verkaufen. Weil es könnte ja sein, dass der Bauer mit Waren kommt in die Stadt und sie verschenken wollte. Ja, dann spielt es ja keine Rolle, weil wenn jemand etwas verschenken will, dann will er die Belohnung von Allah Azzawajal haben. Dann ist es ihm gleichgültig, wenn jemand ihm dann doch überzeugt ist, von ihm abzukaufen, auch für einen geringen Preis. Weil es war nicht sein Ziel, es eigentlich zu verkaufen und zu verschenken. Ja, zweitens, der Stadtbewohner geht auf den Landbewohner zu und bietet ihm an, sie für ihn zu vertreiben. Also, nicht umgekehrt, das will damit gesagt werden. Es ist nicht so, dass der Landbewohner auf den Stadtbewohner zugeht. Weil wenn ein Landbewohner kommt und sagt, ich möchte mich nicht darum kümmern, die Ware zu verkaufen, oder er sagt, ich kenne den Preis auf dem Markt, gerade in der heutigen Zeit ist es ja vielleicht einfacher, so etwas herauszufinden, aber er sagt, ich möchte mit dem Aufwand nicht machen, ich möchte gerne, dass du für mich diese Ware in der Stadt vertreibst, nimm sie von mir, dann ist es unproblematisch. Also die Gefahr besteht viel mehr, also wenn der Stadtbewohner auf den Landbewohner zugeht. Drittens, wenn der Landbewohner vorhat, die Ware zum aktuellen Tagespreis zu verkaufen, der Landbewohner hat vor, die Ware zum aktuellen Tagespreis zu verkaufen, weil dadurch entsteht die Unklarheit, ist dieser aktuelle Tagespreis derjenige, den der Landbewohner auch gesagt bekommt, oder legt ihn der Stadtbewohner rein und sagt ihm, der Preis ist eigentlich hoch, nur er verkauft ihm, als wäre er gering. Er verkauft ihm den Preis als gering sozusagen. Ja, dann auch wichtig, dass der Landbewohner als viertens den aktuellen Preis nicht kennt. Denn wenn er ihn kennt und möchte den Vertrag trotzdem eingehen, warum nicht? Warum müssen wir ihm sagen, dass er in die Stadt gehen muss, um zu verkaufen? Das muss er nicht. Wenn er sagt, ich kenne den Preis in der Stadt und ich möchte gerne ihn für denselben Preis verkaufen, dann entsteht ja kein Schaden. Und als fünfte Bedingung, die manche Gelehrte auch erwähnen, ist, dass es sich hier um Ware handeln muss, die von den Stadtbewohnern gebraucht wird, eben diese landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Weizen oder anderes. Und diese Bedingungen, das sind Bedingungen, die manchmal mehr und manchmal weniger ins Gewicht fallen. Und wie wir immer sagen, wir nennen die allgemeinen Regeln, aber das bedeutet in der Praxis, man würde aus solchen allgemeinen Regeln klare Gesetze ableiten. Ja? Man würde aus den, denn das ist die Gewaltigkeit der islamischen Gesetzgebung, dass sie eben uns allgemeine Regeln vorgibt, an die wir uns zu halten haben, wenn wir dann konkrete Gesetze verabschieden wollen und in der Realität verankern wollen. Und man nimmt halt solche Maßstäbe als Grundlage und baut darauf diese Angelegenheit auf. طيب. Wir haben jetzt gesagt, was das Urteil ist. Wir haben gesagt, Urteil ist, dass es haram ist. Aber was ist das Urteil über die Gültigkeit dieser Verträge? Und die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass solche Art von Verträgen gültig sind. Gültig sind. Und das ist auch die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Und es spielt auch richtigerweise bei den meisten Gelehrten keine Rolle, ob dieser Vertrag dann innerhalb der Stadt gemacht worden ist oder außerhalb der Stadt gemacht worden. Das sind keine entscheidenden Sachen. Auch wenn es der Hadith einen Anschein machen mag, dass die Landbewohner abgefangen werden, noch bevor sie in die Stadt kommen. Aber das ist kein entscheidendes. Entscheidend ist, dass sie vor dem Markt abgefangen werden und sozusagen nicht den Marktpreis kennen. Das ist das Entscheidende. Und manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sind der Ansicht, dass die Illa, das heißt, diejenige Sache, mit der das Urteil haram verknüpft ist, sie sehen die Illa darin, Schaden vom Markt abzuwenden. Sie sehen die Illa darin, Schaden vom Markt abzuwenden. Denn ihr wisst, sobald man eingreift in dieses System Angebot und Nachfrage, beeinflusst man den Marktpreis. Und wenn die Leute abgehalten werden, ihre Produkte auf dem Markt zu verkaufen, dann was geschieht? Ja, logischerweise, der den Landbewohner abfängt, der will ja die Ware günstig nehmen und für teurer verkaufen. Der Landbewohner hätte seine Ware vielleicht günstig auf dem Markt verkauft und so hätten die Leute allgemein etwas davon gehabt, aber dadurch steigen die Preise. Andere Gelehrte sehen die Illa im Schaden, der vom Landbewohner abgewendet werden soll. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. Wenn er ihn abfängt und von ihm kauft, so hat sein Herr die Wahl, vom Bay' zurückzutreten, sobald er zum Markt kommt. Was heißt das? Also, hier geht es darum, dass man nicht selbst, seine Ware verkauft hat, sondern damals gab es auch Sklaven und Sklavenherren. Und der Sklavenherr hat eben seinen Sklaven in die Stadt geschickt und er sollte die Ware verkaufen. Und dann sagt der Prophet, wenn also dann jetzt dieser Landbewohner abgefangen worden ist und hinterher dann sein Herr zum Markt kommt und vorfindet, dass der Preis eigentlich viel höher liegt, das heißt, er hätte viel mehr verdienen können, dann hat er die Wahl, das heißt, er hat das Recht vom Markt, vom Kaufvertrag, vom Bay'vertrag zurückzutreten. Warum? Weil das nennt man eine Form von Rabben oder wie man es auch immer nennen mag, also eine Form von Übervorteilung, eine Form von Betrug. Und wenn so etwas festgestellt wird, dann hat man das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. Wie gesagt, wenn jemand sagt, ja, wie hoch muss denn der Unterschied sein? Also normalerweise verkaufe ich zum Beispiel 1 Kilo Weizen für 1 Euro. Und diesmal habe ich ihn aber für 50 Cent verkauft, also für 50% weniger. Ist das schon eine Form von Betrug? Greift dieser Hadith schon, ja oder nein? Was sagen wir? Ja, dafür müssen klare Gesetze erstmal geschaffen werden, abgeleitet aus diesem Hadith. Und das unterscheidet sich mit Sicherheit von Ware zu Ware, unterscheidet sich von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit. Und deswegen lernen wir, wie gesagt, diese allgemeinen Regeln. Und bevor jemand versucht, die Sachen anzuwenden, müssen wir dafür, wie gesagt, erstmal Gesetze erlassen werden. Tayyib. Und was bedeutet es, dass der Herr vor die Wahl gestellt wird? Das heißt, er kann sagen, ich möchte, dass der Vertrag weiter besteht. Er kann aber auch sagen, nein, ich möchte gerne vom Kaufvertrag zurücktreten. Dann gibt er das Geld zurück und bekommt seine Ware auch wieder zurück. Und diese beiden Illah, die wir erwähnt haben, sowohl der Schaden, der vom Markt abgewendet wird, als auch der Schaden, der vom Landbewohner abgewendet wird, beides sind nachvollziehbare, logische Illah, denn die Illah muss immer logisch nachvollziehbar sein oder eben ausdrücklich vom Gesetzgeber erwähnt, aber bei solchen rechtlichen Bestimmungen ist meistens, also im Bereich der zwischenmenschlichen Aktivitäten, der Handlungen, da geht es meistens um Illah, die logisch nachvollziehbar sind. Und da ist die zweite erwähnte, nämlich die Abwendung des Schadens vom Landbewohner, die deutlichere und stärkere, und Allah weiß am besten Bescheid. Eine weitere Form von verbotenen Verträgen ist sozusagen die Aktion des Najish. Najish bedeutet auf Arabisch, oder bedeutet, dass man den Preis unnötig in die Höhe drückt, damit einer davon profitiert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la tanajashu, das heißt, drückt die Preise gegenseitig nicht in die Höhe. Der klassische Fall davon ist bei der sogenannten Versteigerung, wenn jemand mitbietet, um den Preis in die Höhe zu drücken, damit eben der Verkäufer mehr Geld bekommt, weil es vielleicht sein Freund ist oder sein Vater ist oder wer auch immer. Und das ist natürlich verboten, weil der Prophet s.a.w. das verboten hat. Und dass es natürlich zu Streit und zu Schaden führt, ist ja klar und deutlich. Und wir haben ja gesagt, in unserer Religion, wir schauen nicht nur einfach auf den Vertrag, sind alle Bedingungen erfüllt und alle Säulen vorhanden und dann erklären wir ihn für gültig. Nein, wir schauen auch, was sich daraus ergibt. Denn uns ist die Geschwisterlichkeit und die Menschlichkeit wichtiger als so ein Bergvertrag. Und das haben wir deutlich gesehen im Beispiel, in dem wir gesagt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man, wenn man sieht, dass zwei Leute schon einen Kaufvertrag vorhaben einzugehen, dass man dann dazwischen funkt und diesen Vertrag sozusagen Grund ist, dass dieser Vertrag doch nicht zustande kommt. Tayyib. Sollte man hinterher feststellen als Verkäufer, dass jemand den Preis in die Höhe gedrückt hat, nur damit, als Verkäufer, nicht als Käufer, mitbekommt, dass jemand den Preis in die Höhe gedrückt hat, damit der Verkäufer mehr verdient, dann hat man auch hier wieder das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Was die Gültigkeit des Najish angeht, so haben die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, dazu drei verschiedene Ansichten. Und auf die Ansicht, ich habe schon hingewiesen, auf was die bevorzugte Ansicht ist, stärkste Ansicht ist, aber allgemein zur Information, die meisten Gelehrten betrachten diesen Vertrag als sahih. Weil wir gesagt haben, immer wenn die Voraussetzungen eines Bergvertrages erfüllt sind und wir keinen Grund haben, den Vertrag an sich zu annullieren, dann gilt er. Und die Sünde, die dabei begangen wird, hat ja nichts zu tun mit dem Vertrag an sich. Denn der Preis, der ist ja bekannt und es steht fest und die Ware gehört dem Verkäufer wirklich und so weiter und so fort. Es geht jetzt einfach nur um die Höhe des Betrages. Und das ist in der Regel kein Grund, einen Vertrag für ungültig zu erklären. Und deswegen sagen die meisten Gelehrten, der Vertrag gilt. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass der Vertrag fasid ist. Und die dritte Ansicht unter den Gelehrten ist, dass eben solche Arten von Verträgen, dass die Gültigkeit solcher Verträge abhängt von der, vom Einverständnis des Käufers. Das heißt also, sobald der Käufer davon erfährt und er sich mit dem zufrieden gibt, dann gilt der Vertrag, und wenn nicht, dann hat er das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, oder nach dieser Ansicht gilt der Vertrag dann nicht. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, das ist ein kleiner, feiner Unterschied, ja, wenn ich sage, der Vertrag gilt nicht, dann galt er schon nicht ab dem Zeitpunkt, an dem er geschlossen worden ist. Und wenn ich sage, ich habe das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, dann galt der Vertrag bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mein Recht einlösen möchte. Und das macht sich bemerkbar, wenn zum Beispiel die Ware an Wert gewinnt oder an Wert verliert, oder die Ware Gewinn abspringt, von der Ware Gewinn zu schöpfen ist, ja, wie im Falle einer Wohnung, die man vermietet, und solche Angelegenheiten, da spielt das schon eine große Rolle, denn zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Vertrag geschlossen worden ist, und dem Zeitpunkt, an dem man vom Kaufvertrag zurücktreten möchte, kann schon eine Zeitspanne dazwischen sein. Dann kommen wir zur nächsten Angelegenheit, und zwar das Verkaufen und Vermieten von Häusern in Mekka. Das ist eine kontroverse Angelegenheit unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Natürlich gibt es manche, die es erlauben, manche, die es verbieten. Aus einem ganz einfachen Grund: sie sagen, Mekka ist ein Haram. Das heißt, es ist ein heiliges Gebiet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wir wissen, die heiligen Gebiete sind kein Eigentum von einzelnen Personen. Und stellt euch mal vor, eine Moschee. Eine Moschee ist ein Waqf und gehört Allah Azza wa Jal. Deswegen, in der Moschee gibt es keinen Platz, der einer bestimmten Person gehört. Keiner kann dir sagen, in der Moschee, bitte bete nicht hier, das ist mein Platz. Es gibt keine Reservierung. Ja? Sondern wer zuerst da ist, der hat das erste Anrecht auf den Platz. Und das Gleiche gilt auch für die sogenannten Manasik, das heißt die Ortschaften bei der Hajj oder auch bei der Umrah, bei der Hajj, zum Beispiel nach Mina geht. Mina ist eine Ortschaft, und in dieser Ortschaft verbringt man ein paar Nächte während der Hajj, und die gehört niemandem. Also man kann nicht dorthin gehen und ein Stück Land kaufen und sagen, das gehört mir, und ich baue jetzt hier mein Haus oder mein Zelt oder mein Hotel und vermiete das für andere. Das geht nicht. Und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, Mina manachu liman sabaq. Das heißt, Mina ist ein Ort, quasi, der dem gehört, der zuerst dahin kommt. Das heißt, wer zuerst an einer Stelle sein Zelt aufschlägt, so hat er das erst ein Recht auf diese Stelle, solange er dort ist. Und wenn er dann abreist und von Mina meinetwegen nach Arafat geht, raus, dann hat er sein Recht an die nächste Person weitergeben, die dort sein möchte. Und manche Gelehrte haben gesagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Stadt Mekka, sogar mehr als die Stadt Mekka, als zum Haram-Gebiet erklärt hat, gilt das nicht nur für die heilige Moschee Mekka, sondern eben auch das gesamte Gebiet. Und diese Ansicht, die gibt es allerdings, sie ist weniger richtig. Und die richtigere Ansicht mit den Gelehrten ist, dass eben sowohl die Ländereien als auch die Häuser von Mekka gekauft, verkauft und auch vermietet werden dürfen. Und daraufhin weisen die allgemeinen Belege darauf hin. Hat man schon immer Sachen vermietet, geerbt. Auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben Leute in Mekka Ländereien und Häuser geerbt. Das haben wir in authentischen Hadithen erfahren. Und man kann nichts erben und vererben, es sei denn, man ist Eigentümer davon. Deswegen leiten wir das daraus ab. Zweitens, auch als Umar ibn Khattab radiallahu anhu die heilige Moschee erweiterte, ließ er die Häuser außen herum abreißen und zahlte die Eigentümer dafür aus. Wenn sie kein Anrecht hätten, dann hätte er sie auch nicht auszahlen dürfen. Also weisen die Handlungen der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen auch darauf hin, dass Häuser und dort verkauft und auch vermietet werden dürfen. Das ist wichtig, denn vielleicht liest man im einen oder anderen Buch etwas anderes, aber so weiß man, dass es diese Ikhtilaf gibt und auch gegeben hat. Und man kennt auch die Begründung dafür, die nicht abwegig ist. Dann gehen wir über, liebe Geschwister, zu einem neuen Unterkapitel. Wir haben jetzt die verschiedenen verbotenen Bay'a-Verträge uns angeschaut. Und wir reden jetzt über die Bedingungen von Bay'a-Verträgen. Wir haben schon einmal über Bedingungen von Bay'a-Verträgen gesprochen. Allerdings ging es dabei um eine andere Art von Bedingungen. Denn, wie ich zuvor auch schon darauf hingewiesen habe, Bedingungen auf Arabisch sind ja Schart. Ja? Und wir haben zwei Arten von Schart. Die eine Art von Schart sind diejenigen Bedingungen, die der Gesetzgeber gesetzt hat für die Gültigkeit eines Vertrags. Wie zum Beispiel, ein Kaufvertrag kann nicht gültig sein, wenn der Verkäufer nicht Eigentümer der Ware ist. Okay? Ein Kaufvertrag kann nicht gültig sein, wenn wenn die beiden Vertragspartner nicht geschäftsfähig sind. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen. In Bezug auf die Personen, auch in Bezug auf den Thaman und den Muthman. Jetzt gibt es aber Bedingungen, die nicht der Gesetzgeber gestellt hat, sondern es gibt Bedingungen, die eben die Vertragspartner stellen. Und die ersten Art von Bedingungen sind die sogenannten Shurut Shar'iyya, das heißt die gesetzlichen Bedingungen. Und die zweiten Arten von Shurut sind die sogenannten Shurut Ja'liyya. Das heißt, das sind die Bedingungen, die ein Vertragspartner von beiden setzt und stellt. Und dann ist natürlich die Frage, wann sind solche Bedingungen gültig und wann sind sie nicht gültig und was ergibt sich aus diesen Bedingungen, wenn sie verletzt werden. Das sind alles Fragen, die wir versuchen, inshallah ta'ala, zu beantworten. Beispiel: A kauft von einer Person B eine bestimmte Nahrung und stellt als Bedingung, dass sie bis 20 Uhr geliefert werden muss. Okay? Dann ist die Frage, ist diese Bedingung, die sie stellt, eine gültige Bedingung? Und wenn sie gültig ist, was ergibt sich daraus, wenn die Ware dann nach 20 Uhr erst geliefert wird? Und umgekehrt genauso, wenn die Bedingung ungültig ist, bedeutet es dann, dass der Vertrag auch ungültig ist? Oder bleibt nur die Bedingung ungültig und der Vertrag bleibt gültig? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wie man sich vorstellen kann, manchmal sind solche Bedingungen sahih und manchmal sind solche Bedingungen fasid. Und manchmal führen sie zur Ungültigkeit des Vertrages und manchmal nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, erstmal schauen wir uns die Gesetzlichkeit diesbezüglich an. Dieses Kapitel natürlich schneiden wir nur an, ansonsten da gibt es einiges zu erzählen und das setzen wir beim nächsten Mal inshallah ta'ala fort. Aber erst einmal, damit wir wenigstens wissen, dass so etwas tatsächlich Gültigkeit hat grundsätzlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud. Das heißt, ihr glaubt, haltet die Abmachungen ein. Und wenn Bedingungen gestellt werden, sind das eine Form von Abmachung, die einzuhalten sind. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Muslimuna ala shurutihim. Das heißt, die Muslime halten sich an die gestellten Bedingungen. Die Muslime haben sich an die Bedingungen zu halten. Dieser Hadith würde bedeuten, oder aus diesem Hadith könnte man ableiten, dass alle gestellten Bedingungen einzuhalten sind. Egal, ob sie halal sind oder haram sind. Egal, ob sie mit unserem Gesetz übereinstimmen oder ihm widersprechen. Und wenn wir uns noch eine weitere Überlieferung anschauen, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dieser Hadith weist darauf hin, dass eben nicht alle Bedingungen gültig sind, er sagte, kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata shart. Das heißt, jede Bedingung, die sich wortwörtlich nicht im Buche Allahs befindet, ist ungültig, selbst wenn es 100 Bedingungen wären. Jede Bedingung, die sich nicht im Buch Allahs, und im Buch Allahs bedeutet im Gesetz Allahs. Buch Allahs bedeutet im Gesetz Allahs. Das heißt, jede Bedingung, die dem Gesetz Allahs widerspricht, ist ungültig, ist batil, selbst wenn es 100 Bedingungen wären, auf die man sich geeinigt hat. Also hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier ein sehr schönes Beispiel. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, mit der enden wir auch, inshallah ta'ala. Und zwar geht es um eine bestimmte Begebenheit. Und zwar hat der, das ist der, also diese Begebenheit, die ich erzähle, ist der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Satz gesprochen hat. Okay? Und zwar gab es damals eine Sklavin, sie hieß Barira. Okay? Und sie ist mit ihrem Sklavenherrn einen Vertrag eingegangen. Und zwar lautete der Vertrag, ich gehe arbeiten und bezahle jeden Monat, jede Woche, jeden Tag so und so viel ab. Und wenn ich so und so viel insgesamt bezahlt habe, nach einer bestimmten Zeit, dann bin ich ein freier Mensch. Ja, weil damals gab es Sklaverei und es gab aber auch die Möglichkeit, sich frei zu kaufen. Das nennt man Mukataba. Und Barira ist diesen Vertrag eingegangen, aber sie konnte den Vertrag erfüllen, oder sie befürchtete, den Vertrag nicht erfüllen zu können. Da ging sie zu Aisha, radiallahu ta'ala anha, und sagte zu ihr, bat sie darum, ob sie ihr nicht helfen kann. Da sagte Aisha, radiallahu anha, geh zu deinen Angehörigen zurück und sag ihnen, wenn ihr möchtet, dann kaufe ich sie ganz ab und dann bezahle ich die ganzen Beträge selbst, aber dann gehört auch mir der Wala. Und Wala bedeutet, ist eine bestimmte Form der Beziehung zwischen der Person, die früher einmal ein Sklave gewesen ist, und die Person, die einen Sklaven befreit hat. Ja? Weil wenn man jemanden von der Sklaverei befreit, es ist eine große Tat, weil du hast jemandem sozusagen die Freiheit geschenkt. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt diese Sache nicht unbelohnt. Okay? Und deswegen, aus dieser Beziehung, die dadurch entsteht, diese Wala-Beziehung, das bedeutet unter anderem, sollte dieser Mensch eines Tages versterben, sollte einer von beiden eines Tages versterben und keinen erbenden Nachkommen hinterlassen, dann erbt ihn diese andere Person, die mit ihr in Beziehung steht. Und meistens natürlich die Person, die keinen Erben hinterlässt, ist meistens der ehemalige Sklave. Ja? Und dann wäre in diesem Fall Aisha radiallahu anha diejenige, die sie beerben würde, wenn sie eines Tages stirbt. Ja? Das heißt, es gibt ja drei Arten von Gründen, warum man erbt. Ja? Es gibt einmal Nikah, das heißt Heirat, wegen Heirat. Das ist ein Grund zum Erben. Wie wenn du verheiratet bist und deine Frau stirbt, dann erbst du von deiner Frau normalerweise. Ja? Nikah. Die zweite Form ist eben das, was ich gerade eben erwähnt habe. Wala, diese Wala-Beziehung zwischen zwei Personen. Und die dritte Art von Beziehung ist eben die Verwandtschaftsbeziehung, die Blutsverwandtschaft. Wie zum Beispiel, dass ein Vater von seinem Sohn erbt oder umgekehrt. Okay? Das sind drei Sachen. Das ist eine Form davon. So, was ist dann passiert? Dann haben die was wäre denn konkret der Fall? Konkret wäre der Fall, Aisha radiallahu anha bezahlt die ganzen Beträge. Dadurch hat sie sozusagen sie abgekauft und dann lässt sie sie frei. So, wer hat sie jetzt freigelassen? Aisha, richtig? Also gehört doch ihr auch der Wala oder nicht? Weil sie hat sie freigelassen. Dann haben die Angehörigen von Barira gesagt, nee, das akzeptieren wir nicht. Aisha darf ruhig die ganzen Beträge bezahlen und sie auch freilassen, aber nur unter der Bedingung, dass der Wala uns gehört. Ja? Und dann sagt der Gesetzgeber, hör mal zu, entweder du lässt ihn frei, kostenlos, dann kriegst du auch den Wala. Oder der andere lässt ihn frei, dann aber kriegst du keinen Wala. Du kannst nicht Geld nehmen und auch noch zusätzlich den Wala haben. Dann, was hast du dann Besonderes gemacht? Also wo liegt die Leistung, wenn ich dir sage, gib mir Geld und dann lasse ich dich frei? Dann hast du nichts geleistet. Ja? Du sollst jemanden freilassen für Allah Azza wa Jal. Fertig. Dann kriegst du auch die Belohnung. Ja? Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfahren hat, hat der Aisha gesagt, dass sie dass den Vertrag eingehen soll. Da heißt es, und er sagte, der Wala gehört demjenigen, der den Sklaven auch freigelassen hat. Und dann sagte er, jede Bedingung, die gestellt wird und dem Buche Allahs oder dem Gesetz Allahs widerspricht, ist ungültig, selbst wenn es 100 Bedingungen gewesen wären. Okay? Also haben wir ein klares, eine Grundregel. Grundregel Nummer 1 lautet, Bedingungen müssen eingehalten werden. Regel Nummer 2, Bedingungen, die dem Gesetz Allahs also widersprechen, sind ungültige Bedingungen. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass eben nicht auch der Vertrag unbedingt ungültig wird. Ne? Das erfahren wir daraus, denn in diesem Fall wäre eben die Bedingung ungültig, der Wala würde trotzdem zu Aisha gehen und der Vertrag ist gültig, das heißt dieser Abkaufvertrag, der wäre gültig und der Mokataba-Vertrag zwischen Badia und ihr Angehörigen ist auch ebenfalls gültig. Entweder eins von beiden ist gültig und dann, aber die Bedingung eben ist ungültig. Die Bedingung eben, dass der Wala den Angehörigen von Badia gehört, ist eine ungültige Bedingung. Und das schauen wir uns inshallah ta'ala, also diese Art, die erlaubten und die verbotenen Formen von Schart beim nächsten Mal genauer an. Ist ehrlich gesagt kein einfaches Thema. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, das richtig weiterzugeben. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.